Was ist dagegen der Rausch? Der Rausch ist ein Verlust des Bewusstseins in den Dingen. Ein leichter Rausch kann helfen, das Bewusstsein zu lösen. Der Kraftdrang kann zurücktreten, die Starrheit des Bewusstseins kann sich entkrampfen. Er kann als Befreiung empfunden werden, kann Stimmungen entstehen lassen, die der Mensch sonst unterdrückt. Der Mensch kann Verbindungen zu den Dingen spüren, zu anderen Menschen, kann neue weiterreichende Eindrücke des Seins erleben. In einem starken Rausch aber verlieren sich Vergangenheit und Zukunft in dem Jetzt. Der Mensch verliert seine Steuerung, wie ein Boot in stürmischer See. Die Welt wird traumartig. Die Sinneseindrücke verschwimmen ineinander und der Mensch reagiert in ihnen ohne Kontrolle. Auch im Rausch können Grausamkeiten geschehen. Hier können sich unterdrückte Kräfte entladen. Warum wird die Welt im Rausch traumartig? Weil der Rausch das Bewusstseinsgefüge und die Wahrnehmung verändert. Die Dinge werden unscharf. Gefühle, Stimmungen, Kräfte, Wünsche, Triebe, Verlangungen treten hervor, werden nicht mehr von der Decke des Bewusstseins zusammengehalten. Ähnliches geschieht im Traum. Nur reagieren hier die Kräfte und Gefühle nicht auf äußere Sinneseindrücke, sondern interagieren frei mit dem aufgelösten Bewusstsein. Daraus entstehen Träume, Bilder, Wandlungen, Assoziationen. Hier gibt es keine Eindeutigkeit. Alles kann die Gestalt von allem annehmen. Alles hat Verbindungen. Im Traum können sich die Dinge auf eine Weise zeigen, die der Sicht des gelösten Bewusstseins ähnelt. Wir blicken über die Weite hin. Die Sonne senkt sich hinab, der Himmel schimmert violett. Ich denke lange nach über Thekas Worte, über das gelöste Bewusstsein, die offene Sinnlichkeit, die Verbundenheit, das Glück. Ich kann verstehen, was er meint, doch bringe ich es nicht recht zusammen. Ich frage ihn, welchen Zustand er damit bezeichnet, was genau ein Mensch in diesem Zustand empfinde. Thekas lächelt mich an mit einer ungeheuren Herzlichkeit. Er empfindet Liebe. Liebe? Liebe ist das Einssein. Sie ist das Gegenteil des Kraftdranges. Und so münden alle Zustände, in denen das Bewusstsein gelöst, die Sinnlichkeit geöffnet, die Verbundenheit erreicht ist, in die Liebe. Sie ist das Aufheben der Trennung und Abgrenzung, das Wiederfinden des Einen in der Unterschiedlichkeit. Sie ist der höchste aller Zustände. Doch es gibt unendlich viele Formen der Liebe. Und alle sind doch Liebe. Alle beziehen sich auf den einen Zustand. In Momenten der Liebe ist der Kraftdrang überwunden und ein Mensch öffnet sich. Er verbindet sich mit dem Außen. Er findet sich selbst in etwas anderem wieder und lässt sich von etwas anderem finden. Er liebt das Gleiche, das Vereinende und liebt das Unterschiedliche, die Eigenheiten des anderen. Er fühlt sich aufgehoben. Hier übertritt er die Grenze seiner selbst. Er übertritt die Grenze seiner selbst? Ja, am augenfälligsten ist dies bei der Liebe von Eltern zu ihrem Kind. Das Kind ist ein anderer Mensch und doch genetisch ein Teil der Mutter und des Vaters, eine andere Form ihrer selbst. Hier fällt es den Eltern leicht, über ihre Grenze zu treten, denn die Grenze ist verschwommen. Daher geschieht es auch oft, dass die Eltern zwischen sich und ihrem Kind nicht unterscheiden können und eigene Prägungen, Verhaltensformen, Gefühle und Gedanken bei dem Kind voraussetzen. Ja, dass sie über das Kind eigene Mängel auszugleichen versuchen, das Kind für Kraftableitungen missbrauchen. Auch umgekehrt sind die Grenzen verschwommen. Auch für das Kind sind die Eltern Teil seiner selbst. Wenn die Mutter weint, kann es sein, dass auch das Kleinkind zu weinen beginnt. Und so sehr sich das Kind mit der Zeit von den Eltern ablöst und an Eigenständigkeit gewinnt, so sehr bleibt es mit seinen Eltern, seinem Ursprung, seiner Entstehung, seiner Abstammung verbunden. Es kann sich dagegen stemmen, die Eltern verleugnen, doch ist dies immer ein Kraftakt. Eine völlige Loslösung kann es nicht vollziehen. Wir werden in einen Zustand hineingeboren, wir verbinden uns und lösen uns wieder und verbinden uns erneut. Wir können uns mit Dingen verbinden, mit Orten, sinnlichen Eindrücken, wir finden andere Menschen, Familie, Freunde, Partner. Es entsteht ein großes Netz der Zusammenhänge, der Distanz und Nähe und dort, wo wir unsere eigenen Grenzen verlassen, entsteht die Liebe. Mir wird flau im Magen, ich denke an Alma und kann es nicht unterdrücken. Die Liebe erzeugt ein freieres Sein. Wenn der Mensch liebt, so öffnet er sich. Er spürt seine Sinnlichkeit, spürt Lebensfreude. Er agiert freier, kann in der Natur herumtollen, ohne nach einem Sinn zu fragen. Er hat einen Zugang zu seinen Gefühlen und zu den Gefühlen der anderen. Es entstehen neue Verbindungen. Wer liebt, kann das Fühlen eines anderen Lebewesens auf sich übertragen. Er kann es verstehen und nachvollziehen. Er erlebt Mitleid und Mitfreude. Er empfindet Liebe und ihm wird Liebe entgegengebracht. Und mit den Gefühlen entstehen neue Bedeutungen, denn Gefühle und Bedeutungen bedingen einander. Er erlebt einen großen Zustand. Er fühlt mit vollem Bewusstsein. Und er wird beginnen, die Welt anders aufzufassen. Sie wird tiefer, reicher, schöner. Die Liebe ist das größte Gefühl des Menschen. Sie enthält die eine große Wahrheit. Der Mensch ist nicht begrenzt. Ich kann mit einem anderen verbunden sein. Er kann ein Teil von mir sein und ich ein Teil von ihm. Wir lieben in einem Menschen das Individuelle, seine Eigenheiten, das so wie er ist. Und gleichzeitig lieben wir ihn als etwas Allgemeines, als Mensch, als Wärme, Wesen, Leben. In der Liebe können wir uns als etwas anderes spiegeln. Wir werden Einheit in der Unterschiedlichkeit und bleiben Unterschiedlichkeit in der Einheit. In der Liebe ist alles zusammengefasst. Sie führt die Elemente zu einem zusammen, wie ein Fächer, der aufgeschlagen wird. Ich starre über die Berge hinweg und die Landschaft verschwimmt mir vor den Augen. Wir verließen den Berggipfel, kletterten die Felsen hinab und erreichten die ersten Bäume, als die Dämmerung einsetzte. Nun überkam mich die Sorge, dass wir in völliger Finsternis durch den Wald streifen werden, dass wir uns verirren und steinige Hänge hinunterstolpern würden. Doch dank Thekas verflog dieser Gedanke. Mit gelassener Heiterkeit wanderte er voran. Ich hielt mich dicht dahinter und nun bewegten wir uns schneller, als ich es erwartet hatte. Mit anbrechender Dunkelheit hatten wir bereits den Wald hinter uns gelassen und bald standen wir wieder auf dem Hügel, wo ich Thekas zum ersten Mal begegnet war. Vor uns lag das Tal unter einem schwarzen Himmel und hinter uns das Dorf. Ich dachte daran, dass ich schon hätte abreisen müssen, dass jetzt der Abschied nahte. Ein enges Gefühl schnürte meine Kehle zu. Ich konnte nicht sprechen. Leise hörte ich Thekas neben mir. »Komm«, sagte er. Wir gingen über den Hügel. Ich sah in der Dunkelheit meine Hand nicht vor Augen. Vor einer Hütte am Ende des Dorfes hielten wir. Ich stand in der Gasse und konnte meinen Blick nicht heben. »Ich muss Ihnen etwas sagen.« »Ich weiß«, gab Thekas zurück. »Aber bevor du gehst, wollen wir feiern.« »Feiern?« »Ja, hier wohne ich.« Ich blickte zur Hütte. Die Fenster waren erleuchtet. Als wir eintraten, erfüllte ein großer Lärm den Raum. Ich traute kaum meinen Augen. Das Dorf war hier versammelt, stand dicht gedrängt und rief uns ein Willkommen entgegen. Ich sah bekannte und unbekannte Gesichter, sah Inso und Pavana Borka, daneben ihre Tochter Enva, sah Pasel Ondra, den Lebensmittelhändler, und endlich Hekuba. Sie stand mir gegenüber, trug geflochtene Haare und ein helles Kleid. Ihre Augen lachten. Überall waren Öllampen aufgestellt, und inmitten dieser Lichter begann plötzlich die Musik. Die Musiker hatten sich im hinteren Bereich der Hütte aufgestellt und spielten mitreißende, heitere Lieder. Ich sah eine trapezförmige Zither, eine Laute mit seltsam abgeknicktem Hals, eine perlmuttverzierte Spießgeige, einen bauchigen Kontrabass, eine sanduhrartige Trommel. Ein Mann mit wirren Haaren blies die Dudelsackpfeife, eine zierliche Frau die Schalmei. Es kam Bewegung in die Menge. Viele begannen zu tanzen. Einige strömten zu dem langen Tisch, der neben einem Ofen an die Wand gestellt worden war. Dort gab es Nüsse, Salate, gedünstetes Gemüse, Schälchen mit farbigen Soßen, in die Brotstücke getunkt wurden. Und hier standen Krüge mit Getränken, mit Kwas, Kefir, Wein. Auch ich begab mich dorthin, aß etwas nach dem langen Tag. Hekuba war in der Menge verschwunden gewesen, nun aber erschien sie und reichte mir einen Becher mit Boti. »O je«, sagte ich mit gespielter Besorgnis, »du weißt doch, was dieses Getränk mit mir macht.« »Ja«, erwiderte sie lachend, erhob ihren Becher und wir stießen an. Dann sprang sie auf und begann zu tanzen.